Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist, oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wem er will, und straft, wen er will, und Allah hat zu allem die Macht.